gerne hin. Ich fange gleich zu küssen an, wenn ich in Stimmung bin. Ich möchte auch mal glücklich sein, bis morgens früh um 8. Der eine liebt den Sonnenschein und ich nun mal die Nacht. Ja, für eine Nacht voller Seligkeit, da gebe ich alles hin. Doch ich verschenk mein Herz nur dann, wenn ich in Stimmung bin, nur wenn ich in Stimmung bin. Als der Herr die Welt erschuf und das Paradies, stand die Frau im besten Ruf, die Frau Eva hieß. Doch die Schlange fand den Weg ins gelobte Land. Eva tat den Sündenfall und wurde interessant. Wenn ich in Stimmung bin. Wenn ich in Stimmung bin. Bis morgen früh um 8. Der eine liebt Hatschatscha und ich nun mal, und ich nun mal, und ich nun mal, und ich nun mal die Nacht. Ja, für eine Nacht voller Seligkeit, da geb ich alles hin. Badadala, badadala, wenn ich in Stimmung bin, oder wenn ich in Stimmung bin. Alles hin, doch ich verschenke mein Herz nur dann, wenn ich in Stimmung bin.